بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, heute, wie angekündigt, reden wir über die Vertreibung eines jüdischen Stammes damals zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar geht es um die Banu Nadir. Banu Nadir, auf Arabisch immer Banu, heißt Kinder von. Und Nadir ist der Name, irgendein Name von jemandem gewesen, der gesegnete Nachkommenschaft gehabt hat, und die Leute haben sich einfach den Namen gegeben, wir sind die Kinder von so und so, fertig. Und so heißen sie einfach bis an den heutigen Tag. Banu Nadir, es gibt über sie, es wird berichtet, also authentisch berichtet, inshallah, dass sie nach der Schlacht von Badr vertrieben worden waren. Das ist die Schlacht von Badr, liebe Geschwister, da haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Aber es geht jetzt darum, wir haben in den letzten Unterricht haben wir gesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina mit den Juden dort und den anderen das Zusammenleben irgendwie definieren musste. Und das haben sie auch gemacht. Und jetzt geht es darum, dass sie leider ihre Verträge gebrochen haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sicherheit hat gefährdet gesehen und deswegen hat er sie nach und nach aus Medina vertrieben. Und die ersten waren eben die Banu an-Nadir. Die Banu an-Nadir wird berichtet, es gibt eine Aya im Koran, und zwar lesen wir jetzt mal die Aya, Seite 109, aus Surat al-Ma'idah, wo manche Ulama der Ansicht sind, dass sie zusammenhängt mit ihnen. Allah sagte: Ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. O die glaubt, gedenkt Allahs Gunst an euch, damals als gewisse Leute vorhatten, ihre Hände nach euch auszustrecken, worauf er ihre Hände von euch zurückhielt. Und fürchtet Allah, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Was damit konkret gemeint ist, wollen wir jetzt inshallah sehen. Allah Azza wa Jal sagt, es gibt Leute, die wollten euch angreifen. Und Allah hat dafür gesorgt, dass sie das nicht tun. Wer sind diese Leute und was ist genau damals passiert? Die Banu Nadir, liebe Geschwister, sie hatten vor, unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Das ist der erste Grund, warum sie nach der Schlacht von Badr irgendwann vertrieben worden sind. Weil sie versucht haben, den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu ermorden. Und der erste Versuch, der in der Geschichte überliefert worden ist, ihn zu ermorden sallallahu alaihi wasallam, war, nachdem die Quraysh aus Mekka, also wir haben die Leute aus Mekka, die Quraysh, und die Propheten, die Juden in Medina. Die Quraysh haben den Juden gedroht in Medina. Und sie haben zu ihnen gesagt, wir werden euch bekämpfen, wenn ihr nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit uns bekämpft. Und so haben die Banu Nadir, sind diesem Ruf Folge geleistet. Und sie haben vorgehabt, ihn zu hintergehen, sallallahu alaihi wasallam, weil die haben ja einen Vertrag gehabt zusammen. Und so haben sie, die Banu Nadir, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt, und zwar, komm hinaus, du und deine Freunde, und wir werden auch hinauskommen, wir mit unseren Gelehrten, nennt man die Ahbar, an einer Stelle zwischen uns und euch. Dann sollst du uns, O Muhammad, berichten vom Islam. Wenn unsere Gelehrten euch glauben, werden wir Juden ihnen ebenfalls folgen. Wir werden alle in den Islam eintreten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war erst einmal logischerweise damit einverstanden. Aber die Juden aus Banu Nadir haben ihre Dolche mitgenommen. Und eine Frau von ihnen hat dieses Geheimnis preisgegeben und hat es ihrem muslimischen Bruder, sie hat einen Bruder gehabt, der war Muslim, hat es ihm mitgeteilt. Pass auf, die so und so, die wollen euren Propheten töten. Ich habe das mitbekommen, sagt sie. Und so hat dieser Muslim das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht zu ihnen hinausgekommen und ist nicht erschienen. Sondern er hat seine Kämpfer gesammelt und hat eine kleine Truppe gebildet und ist zu ihnen gegangen und hat sie umzingelt. Weil klar war, dass sie ihren Vertrag gebrochen haben. Er hat so einen Verband in Streitkräften gebildet, Bataillon, sagt man, auf Arabisch Katiba. Und sie haben sie bekämpft und irgendwann mal haben sie aufgegeben, die Banu Nadir, und haben sich geeinigt darauf, dass sie vertrieben werden. Dafür dürfen sie weiterleben. Ja? Das heißt, ihr wisst, sie haben es eigentlich gar nicht verdient gehabt, weiterzuleben. Ist ganz klar. Ja? Deswegen wurden sie auch umzingelt und bekämpft. Aber irgendwann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, okay, ihr könnt gehen nach Damaskus und anderswohin, unter der Bedingung, dass ihr nur das mitnehmt von eurem Besitz, was eure Kamele mittragen können. Und zweite Bedingung, die Waffen, die bleiben alle da. Sie dürfen nichts mitnehmen. Und so haben sie sogar die Häuser ihrer so haben sie sogar die Türen ihrer Häuser mitgenommen auf ihren Reittieren. Die zweite Begebenheit wird auch überliefert von Ibn Ishaq, wird sie überliefert. Die erste wird überliefert von Abu Dawud und anderen, aber diese zweite Begebenheit wird von Ibn Ishaq, der berühmte Sira-Historiker, überliefert. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen seiner Freunden zu den Banu Nadir gegangen ist. Und sie hatten nämlich einen Vertrag untereinander. Der lautete, sinngemäß, wenn jemand von den Muslimen versehentlich getötet wird. Ihr wisst, wenn jemand versehentlich getötet wird, dann gibt es im Islam, das nennt man Diya, das nennt man Blutgeld. Das heißt, die Familie des Opfers, sie bekommt einen bestimmten Betrag. An Schmerzensgeld nennt es so, wie das auf Arabisch heißt Diya, wie Blutgeld. Blutgeld nennt man das. Als dann ein Muslim versehentlich getötet worden war, sind der Prophet sallallahu alaihi wasallam und einige seiner Freunde zu den Banu Nadir gegangen und haben, das sind sogar zwei Männer gewesen, und haben von ihnen die Diya verlangt auszubezahlen. Das heißt, ihren Anteil wollten sie haben. Und sie sagten, uns ist jemand gestorben, bitte zahlt euren Anteil aus, wie ausgemacht war. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bei ihnen hingesetzt an einer Mauer und dann haben sie vorgehabt, einen Stein, einen Felsen von oben auf ihn runterzuschmeißen. Auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur in der Zwischenzeit hat Jibril alaihi salatu wassalam, der Engel Jibril, den Propheten mitgeteilt, was sie vorhaben. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich beeilt, ist sofort weggegangen in Richtung Medina, weil das war eine Vorortschaft von Medina, wo sie waren. Und dann hat er angeordnet, dass sie umzingelt werden sollen. Und sie haben sich dann geeinigt, nach 6 Nächten Umzingelung, haben sie sich geeinigt auf einen Friedensvertrag. Und zwar das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar, dass sie nichts mit sich nehmen dürfen, außer das, was ihre Kamele mittragen können, aber nichts an Waffen. Und dass sie Medina verlassen müssen. Diese zwei, liebe Geschwister, Gründe werden genannt in der Sira und Allah ta'ala a'lam spricht inshallah auch nichts dagegen, dass es beide Gründe richtig sind. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surat al-Hashr die Sache mit den folgenden Worten an. Schlagen wir auf Seite 545 aus der Sura Nummer 59, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich lese natürlich direkt die deutsche Übersetzung vor, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Ja? Er ist es, Allah, subhanahu wa ta'ala, diejenigen von den Leuten der Schrift, die Juden gemeint in diesem Fall, die ungläubig sind, klar, weil sie glauben nicht an den Propheten, deswegen sind sie ungläubig, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Richtung Dimashq hat er sie dorthin versammeln lassen, Allah subhanahu wa ta'ala, durch seinen Befehl. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie fortziehen würden. Und sie meinten, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten, den sie sich in Medina zurück verschanzt haben. Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken. Das ist die stärkste Methode, deinen Feind auszuschalten. Indem du ihm einredest, auch heutzutage wird das gemacht, ja, indem du ihm einredest, ihr seid schwach und die anderen sind stark, die anderen sind eine Supermacht und die anderen haben nichts. Ja? Das heißt sozusagen, dass man den anderen, den Gegner, psychologisch fertig macht. Allah subhanahu wa ta'ala macht es ganz einfach, er macht den Menschen Angst. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Mir wurden fünf Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden sind. Und eine der Sachen war, er sagte, نصرت بالرعب مسيرة شهر. Das heißt, mir ist geholfen worden, indem meinem Feind in einer Entfernung von einem Monat schon Schrecken eingehaucht hat in sein Herz. Das heißt, obwohl der Feind sich einen Monat entfernt findet. Einen Monat. Manche Ulama sagen, oder wie die Chosei, ein Monat entfernt ist der Feind und schon hat er Angst davor, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba ihn angreifen werden. Und ihr wisst, wer Angst hat, der wird niemals gefestigt sein auf dem Schlachtfeld, logischerweise. Der wird fliehen. Der wird vor dem kleinsten Stein schon auf den Fersen kehrt machen. Ja? Insofern, das ist einer der fünf Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, als Geschenk von Allah. Das hat kein anderer Prophet vor ihm bekommen, sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte, er jagte in ihre Herzen Schrecken, sodass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Das hat man sich nicht vorstellen. Man war noch am Kämpfen. Man hätte nie gedacht, dass sie so einfach aufgeben. Und plötzlich geben sie auf, weil sie Angst bekommen haben. Und sie machen es den Gläubigen noch einfach. Wir bauen unsere Häuser selbst ab, macht euch keine Sorgen. Das heißt, sie bauen ihre eigenen Wohnungen ab und gehen weg. Sie zerstören ihre eigenen Wohnungen. Mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen, radiallahu ta'ala an. Ein Beweis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sahaba gläubige Menschen waren. Und dass ihrem Herzen Glauben und Iman war wirklich. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt. O ihr Menschen, die ihr Einsicht besitzt, die ihr Verstand habt, lernt aus solchen Begebenheiten. Wer mit Allah ist und Allahs Religion umsetzt und Allahs Religion zum Sieg verhilft, Allah wird ihm auch helfen. Allah wird ihm auch helfen. Wie? Kann sein, du rechnest nicht damit. Ihr müsst euch mal vorstellen, es ging hier nicht darum, wer hat mehr Soldaten. Es ging nicht darum, wer hat bessere Waffen. Es ging nicht darum, wer hat neuere Technologie. Es ging überhaupt nicht darum, es ging nicht mehr darum, wer hat mehr Ausdauer. Es ging darum, machst du das, was Allah von dir verlangt hat. Und Allah wird dir helfen auf eine Art und Weise, mit der wirst du nicht rechnen. Du kannst niemals Schrecken in die Herzen deines Feindes setzen. Geht nicht. Manche Feinde sagen, ich bleibe standhaft, bis ich mein letzten Bluttropfen vergossen habe sogar. Er sagt, ich möchte lieber in Ehren sterben, ja, lieber ich sterbe ehrenvoll, als dass ich aufgebe. Gibt es solche Leute? Aber hier, liebe Geschwister, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala über alle Dinge die Macht hat. subhanahu wa ta'ala. Und ganz besonders, Allah hat die Herzen der Menschen unter Kontrolle. Subhanallah. Allah subhanallah hat die Herzen der Menschen unter Kontrolle. Wenn du deinem Feind etwas Schlechtes sagst, kann sein, du verhärtest dein Herz noch mehr. Kann sein, wir machen manchmal ohne Hikmah. Wir sagen einem, ach, das darfst du nicht. Oder ach, das musst du, egal was. Ja? Und dann verbauen wir uns eigentlich den eigenen Weg. Es war ein Schuss im Ofen, wie man sagt. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er wendet die Herzen so, wie er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und kein Mensch kann was dagegen machen. Weißt du warum? Weil nicht mal du selbst verfügst über dein Herz. Subhanallah. Du selbst nicht einmal kannst bestimmen über dein Herz. Geht nicht. Jeder von uns weiß, dass der Gläubige nimmt eine Entwicklung ein. Wa alaikum salam. Jeder von uns weiß, ein Mensch nimmt eine Entwicklung ein. Das heißt, heute ist er meinetwegen so und so stark, der Iman. Vor 5 Jahren, der Iman war viel schwächer. Und manchmal kommt plötzlich im Herzen irgendetwas wie eine Rechtleitung, wie ein Imanschub, nenn es wie du willst. Und plötzlich, wieso fängt der eine Mensch plötzlich an zu beten? Einfach so. Vorher hat er nicht gebetet. Hat man die 50 Mal gedacht, ach, ich fange doch an zu beten, mach doch endlich. Er macht's nicht. Irgendwann mal irgendwas im Herzen, eine Schaltung, und plötzlich fängt er an zu beten, und das Gebet ist für ihn einfach, und gar kein Problem. Warum? Weil er selbst hat sich nicht unter Kontrolle, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Herz unter Kontrolle. Allah sagt, und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung vorgeschrieben hätte, hätte er sie wahrlich im Diesseits gestraft und im Jenseits wird es für sie die Strafe des Höllenfeuers geben. Jeder Mensch, ob Jude oder Christ oder Atheist, jeder Mensch, der vom Islam erfährt und den Islam ablehnt, er wird, ob er es glaubt oder nicht, er kann sich lächerlich machen in diesem Leben, er kann sagen, das sind Fabeln der Menschen von früher, er kann sagen, das ist doch eine Religion wie jeder andere auch. Jeder Mensch weiß, dass wenn er hört, La ilaha illallah, er hat keinen Grund, dieses Zeugnis abzulegen. Er hat kein Argument. Es gibt kein Argument der Welt, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Lüge vorzuwerfen. Das gibt es nicht. Es gibt kein Argument der Welt, zu sagen, es gibt keinen Gott. Das gibt es nicht. Es gibt keine Argumente dafür. Ja, das sind Scheinargumente, die solche Menschen haben. Aber wenn sie ihren Verstand benutzen, dann wissen sie, dass der Islam die Wahrheit ist. Und deswegen braucht die Botschaft sich nur erreichen. Es braucht nicht ein Wunder kommen vom Himmel, wie der Tisch mit Isa a.s. oder Moses und der Stock. Nein, braucht nicht. Wenn ein Mensch erfährt von La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, und er begreift das, und er nimmt den Islam nicht an, dann wird er, wenn er stirbt, in die Hölle gehen, und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht ungerecht behandeln. Es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die Banu Nadir umzingelt hat, hat er zu ihnen Folgendes gesagt. Ihr werdet bei mir nicht sicher sein, bis ihr nicht euren Vertrag mit mir erneuert. Naja, weil die haben ihn ja gebrochen. Stellt euch mal vor, die haben ihn gebrochen. Versucht den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Er geht hin und sagt ihnen, ich gebe euch noch eine Chance. Macht euren Vertrag neu. Aber sie haben sich geweigert. Und so hat er sie bekämpft. فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ Er und die Muslimen haben ihn bekämpft. Dann ist er am nächsten Tag zu den Banu Qurayza gegangen. Die Banu Qurayza ist der zweite Stamm der Juden. Wir haben Banu Nadir, Banu Qurayza und Banu Qaynuqa'a. Der erste, wir sind jetzt gerade am ersten, Banu Nadir. Während die Kämpfe noch am Laufen sind, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam am nächsten Morgen oder nächsten Tag zu den anderen gegangen, zu Banu Qurayza. Warum? Weil er sicher gehen will, dass sie nicht zusammen das Spiel treiben. Die sind ja beide von der gleichen Religion. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie sich unterstützen werden. Und so ist er sallallahu alaihi wasallam mit dieser Kompanie dahin gegangen. Und mit den Pferden. Und hat die Banu Nadir ein bisschen Ruhe gelassen. Und hat die andere Gruppe zum Vertrag aufgerufen. Und sie haben ihm versprochen. Den Vertrag einzuhalten. Und dann ist er von ihnen abgelassen. Von den Banu Qurayza. Dann ist er wieder zurückgegangen zu Banu Nadir. Bis sie damit einverstanden waren, vertrieben zu werden. Und so weiter und so fort, wie wir bereits schon gesagt haben. Und so hat es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran deutlich erwähnt und sogar überliefert worden, dass er der Prophet wirtschaftlich dazu gezwungen hat, entweder sie kämpfen oder sie gehen weg, aber einfach so läuft es nicht weiter, indem er sogar ihnen die Dattelpalmen abgeschnitten hat. Das ist ihre Landwirtschaft. Wenn ihre Landwirtschaft kaputt ist, haben sie nichts mehr davon, in Medina zu bleiben. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie weiterleben lassen und hat ihr Blut nicht vergießen lassen, sondern er hat ihnen gesagt, ihr müsst die eure Stadt verlassen. Und er hat ihnen sogar erlaubt, alles mitzunehmen, was sie mitnehmen lassen, was sie mitnehmen möchten, und dass sie die Muslime in Ruhe lassen sollen. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie einmal nach Damaskus gegangen sind in Umgebung, Asch-Scham. Und es gibt auch einen Hinweis darauf, dass sie, manche von ihnen, nach Khaybar gegangen sind. Khaybar ist eine Ortschaft in der Nähe von Medina. Warum? Weil einer der Juden von Banu Nadir, der heißt Huyay ibn Akhtab, der später noch eine Rolle spielen wird in der Sira, der ist nicht nach Damaskus gegangen, sondern der war später in Khaybar, weil er dort wieder auftauchen wird. Und auch andere, Salam ibn Abi al-Haqiq und Kinana ibn al-Rabi' und andere, möge Allah ihnen das geben, was sie verdienen. Als die Banu Nadir ihre Ortschaft verlassen haben, wir sind gleich fertig, macht euch keine Sorgen, als die Banu Nadir ihre Ortschaft verlassen haben und ihre Dattelpalmen zurückgelassen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt. Wollen wir noch einmal das lesen, die Ayat, die danach waren, aus Surat al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und für das, was Allah seinem Gesandten von ihnen, der Banu Nadir, als kampflose Beute zugeteilt hat, weil sie haben aufgegeben irgendwann mal, weg, kampflos, habt ihr weder Pferde noch Reitkamele in Trab gebracht. Habt euch gar keine Mühe dafür gegeben. Allah hat ihnen Angst, die Herzen eingeschreckt und sind weg. Sondern Allah gibt seinem Gesandten Gewalt, über wen er will. Weil sie waren in ihren Burgen, ihren Festungen. Sie haben sich zurückgezogen. Du kannst nicht einfach reingehen, so einfach. Das geht nicht. Burg zu, wenn noch ein Graben außenrum ist, was willst du machen? Du kannst sie umzingeln und warten. Ja, irgendwann mal die Nahrung geht vielleicht aus, geben sie auf. Was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah, seinem Gesandten und den Verwandten und den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges. Dies, damit es nicht nur im Kreis der Reichen von euch bleibt. Wie dem auch sei, ist diese Einteilung mit Al-Fay. Al-Fay ist die kampflose Beute, die so verteilt wird, wie Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah das gesagt hat. Und so heißt es im Hadith, فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ السَّنَةَ. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesem gesamten Hab und Gut, was er bekommen hat von Banu Nadir, hat er seiner Familie so viel gegeben, wie wir sie für ein Jahr brauchen. Er hat sozusagen ihre Versorgung auf ein Jahr sichergestellt. ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Und dann hat er alles andere, was übrig geblieben ist, investiert in Waffen, in Reittiere wie Kamele und Pferde für den Kampf auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Erde, also ich meine die Ländereien dort, geteilt, unterteilt und verteilt unter den Muhajirin. Die Muhajirin waren die Armen aus Makkah, die nichts hatten. Jetzt plötzlich sind sie reich geworden. Es gab einen unglaublichen Wirtschaftsaufschwung durch die Vertreibung der Banu Nadir. Das heißt, es ist sozusagen viele Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Das Unheil ist weg. Die Muslime sind viel reicher geworden plötzlich. Die Muhajirin, die Auswanderer, waren nicht mehr abhängig finanziell von den Ansar, weil sie haben jetzt ihre eigenen Ländereien gehabt, ihre eigenen Häuser gehabt plötzlich. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala viel Segen gegeben den Muslimen zu diesem Zeitpunkt. Und zwei von den Ansar hat er auch was gegeben, Sahal ibn Hunayf und Abu Dujana, weil beide von ihnen arm waren. Weil auch unter den Ansar, nicht alle waren reich. Ja, also gab es auch arme Menschen unter ihnen. Liebe Geschwister, um das in wenigen Sätzen zu beenden, die Vertreibung der Banu Nadir war ein schwerer Schlag für die Juden damals und auch für die Heuchler in Medina, denn die denn wie heißt es, die Banu Qurayza, die zweite von den drei jüdischen Stämmen. Sie haben nämlich versucht, mit den Heuchlern der Muslimen auch zu spielen. Das heißt, sie haben versucht, mit den Juden von Banu Nadir, sie haben gesagt, tötet den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Haben sie versucht, wurden vertrieben. Sie haben erhofft, dass die Heuchler von den Muslimen mitspielen werden. Aber die Heuchler der Muslime, sie haben nicht mitgespielt. Und so haben die Juden von Qurayza und die anderen gemerkt, auf die Heuchler der Muslime kann man sich gar nicht verlassen. Also weder für die Muslime, noch gegen die Muslime. Aber leider, der Hass der Banu Nadir, auch nach ihrer Vertreibung, war groß. Und so haben sie im Laufe der Geschichte die anderen Parteien angespornt, gegen die Muslime zu kämpfen, aufgehetzt gegen die Muslime, bis später dann die Parteienschlacht stattgefunden hat. Das heißt, sie wurden vertrieben, aber ihr Unheil hat nicht aufgehört, sondern wie gesagt, sie haben dafür gesorgt und dafür gekämpft, dass die Muslime dort, wie gesagt, also irgendwann mal bekämpft werden würden. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Beim nächsten Mal werden wir inshallah uns die Vertreibung der Banu Qurayza anschauen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. So, liebe